Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Besucher. Erster Teil. Meine neue Klientin hieß Katz und sie spielte leidenschaftlich gerne Bingo. Ich persönlich mache mir nichts aus solchen Zahlenspielen, doch die Zahlenspiele auf meinem Bankkonto ließen es nicht zu wählerisch zu sein. Das neue Jahr hatte begonnen, wie jedes neue Jahr in den vergangenen Jahrzehnten, mit Pleiten, Pech und Pannen. Ich war mir noch nicht im Klaren darüber, ob Frau Katz sich nahtlos in dieses Bild einfügte. Bingo ist mehr als nur ein Spiel. Bingo ist eine Leidenschaft. Niemand spielt Bingo mit solcher Leidenschaft wie die Engländer. Deshalb komme ich gerne hierher. Denn hier organisieren Engländer das Spiel. Und was können wir bei dem Spiel gewinnen? Das ist nebensächlich. Bingo entspannt. Und Bingo ist gut für den Kreislauf. Und soll auch vor Alzheimer schützen. Ich bin mir da nicht so sicher. Es scheint, als hätten Sie vergessen, weshalb Sie mich sehen wollten. Nein, nein, das weiß ich noch genau. Der Wagen steht vor der Garage. Ich kann Ihnen den Schlüssel geben. Er sollte am Dienstag vorgeführt werden. Ich bin aber kein Garagist. Nicht? Nein. Ach so, dann sind Sie der neue Vorleser. Ich möchte, dass Sie mir diesen Monat ein paar Krimis vorlesen. Gehen Sie in eine Buchhandlung und lassen Sie sich beraten. Ich bin auch kein Vorleser. Wer sind Sie dann? Maloney, Privatdetektiv. Ach so, ja klar. Ich habe Probleme, wenn ich mich gleichzeitig auf das Spiel und auf einen Menschen konzentrieren muss. Deshalb sind mir auch alle Männer davon gelaufen. Aber das ist halb so schlimm. Schlimmer wäre es gewesen, wenn die Politiker das Bingo verboten hätten. Haben sie aber nicht. Deshalb bin ich jetzt hier. Wie sagten Sie, ist Ihr Name? Ich bot ihr an, unsere Konversation im Freien fortzusetzen. Sie machte mich darauf aufmerksam, dass die Spielpausen im Bingo klar geregelt sind und ich deshalb warten müsse. Es dauerte unendlich lange, bis wir uns im Freien unterhalten konnten. Viel ruhiger war es allerdings auch nicht. Nie könnte ich an so einer Straße leben. Da kriegt man psychische Defekte, das habe ich gelesen. Am liebsten würde ich auf dem Land wohnen. Aber auf dem Land gibt es nur ab und zu Bingo-Nachmittage. Im Tessin wird übrigens viel mehr Bingo gespielt als in der Deutschschweiz. Das ist sicherlich hochinteressant. Ich persönlich kann mir aber keine Spielnachmittage leisten, weil ich am Nachmittag Geld verdienen muss. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Sie sind meine Auftraggeberin, Frau Katz. Bin ich das? Ja, Sie erwähnten am Telefon seltsame Vorkommnisse in Ihrer Wohnung. Aber natürlich, es ist nämlich so, jemand benutzt heimlich meine Wohnung. Wie soll ich das verstehen? Schläft jemand in Ihrer Wohnung oder benutzt jemand die Toilette? Alles. Manchmal ist der Backofen warm, wenn ich zurückkomme. Und dann wird der Fernseher. Eine leere Kaffeetasse steht im Wohnzimmer oder ein Fotoalbum ist geöffnet. Und es riecht nach Mensch. Nach was für Mensch riecht es? Einfach nach Mensch. Ich mag diesen Geruch nicht besonders. Dinge sind verstellt. Überall. Kann es sein, dass Sie ein wenig vergesslich sind? Ich und vergesslich? Wo denken Sie hin? Könnte ich Bingo spielen, wenn ich vergesslich wäre? Haben Sie den Hausverwalter über Ihren Verdacht informiert? Nein. Ich mag diesen Verwalter nicht. Der mag ältere Menschen nicht. Ich möchte, dass Sie nach den Rechten sehen. Jetzt muss ich aber reingehen, sonst verpasse ich ein paar Nummern. Sie schrieb mir eilig ihre Adresse auf einen Umschlag, in dem der Zweitschlüssel zu ihrer Wohnung und eine bescheidene Anzahlung steckten. Ich fuhr zu der Siedlung, die aussah, als wäre sie vor etwa 30 Jahren eine Strafaufgabe für einen mittelmäßigen Architekten gewesen. Ich wurde argwöhnisch beobachtet, als ich das mittlere Haus betrat. Spielende Kinder musterten mich wie einen überführten Kinderschänder und zwei Frauen in Kopftüchern senkten ihre Blicke. Im zweiten Stock senkte ich meinen Blick, doch es half nicht. Maloney, was machen Sie denn hier? Suchen Sie eine neue Unterkunft? Oder arbeiten Sie seit neuestem für das Sozialamt und suchen nach Leuten, die sich illegal Sozialhilfe erschleichen? Den größten Posten an Sozialhilfe gibt der Staat für seine Beamten aus. Die meisten Polizisten würden dem Sozialstaat zur Last fallen, würde man ihnen ihr Dienstreglement wegnehmen. Wir sind da, wenn die Bürgerinnen und Bürger uns brauchen. Und weshalb sind Sie dann hier? Gehen Sie für eine überforderte, alleinerziehende Mutter einkaufen? Üble Sache, Maloney. Uns wurden Schüsse gemeldet, hier im Haus. Theoretisch könnten es natürlich auch Knallpetarden gewesen sein. Oder ein gigantischer Furz nach einer gigantischen Mahlzeit. Ja, auch das, Maloney, auch das. Aber der Hausverwalter ist sich sicher, dass er Schüsse gehört hat. Er weiß nur nicht genau, aus welcher Wohnung. Und jetzt klingeln Sie an jeder Wohnungstür und fragen artig, ob vielleicht jemand aus Versehen jemand anderen erschossen hat. Wir gehen psychologisch vor, Maloney, mit einem speziellen Fragenkatalog. Hier, zum Beispiel. Das sind Fragen, die wir jetzt gleich testen werden. Und wenn die Tür nicht antwortet? Geduld, Maloney. Was ist denn los? Guten Tag, Herr. Wir sind vom öffentlichen Dienst, Abteilung Schutz der Bevölkerung, früher auch Polizei genannt. Ihr seid Bullen? Ich verbitte mal diese Verallgemeinung. Halt den Mund, Maloney. Wir haben ein paar Fragen. Dürfen wir reinkommen? Verpiss dich! Wie Sie meinen. Wir können die Fragen auch hier zwischen Tür und Angel stellen. Stimmt es, dass Sie bis zum Alter von 22 Jahren Bettnässer waren? Hä? Oder andersrum gefragt. Stimmt es, dass Ihre Mutter der Prostitution nachging? Idiot! Na nu, das war jetzt möglicherweise der falsche Fragenkatalog. Weshalb fragten Sie ihn nicht einfach, ob er Schüsse gehört hat? Weil man nicht immer mit der Tür in die Wohnung platzen soll oder so ähnlich. Man muss subtil vorgehen heutzutage, weil die Menschen eine tiefere Aggressivitätsschwelle haben. Er kramte in seiner Manteltasche nach weiteren Fragenkatalogen, fand aber nur Einkaufszettel und Parkbußen. Ich ging einen Stock höher. Vor der Wohnungstür von Frau Katz stand ein Mann, der einen Schlüsselbund in der Hand hielt. Ich klingle jetzt noch einmal, dann öffne ich die Tür. Ist die Vereinsamung der Menschen derart fortgeschritten, dass jetzt schon überall mit Türen gesprochen wird? Wer sind Sie? Und was wollen Sie hier? Maloney ist mein Name und ich will in diese Wohnung. Es ist die Wohnung von Frau Katz. Und ich habe einen Schlüssel. Sind Sie der Freund von Frau Katz? Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht. Ich bin der Hausverwalter, mich geht alles etwas an. Zum Beispiel auch die Tatsache, dass Ihre Schuhe schmutzig sind. Nächstes Mal werde ich mir neue kaufen, bevor ich das Haus betrete. Aber erst nachdem ich mich bei der Verwaltung für Ihre Entlassung stark gemacht habe. Niemand entlässt mich, weil niemand diesen Job machen will. Die Häuser sind in einem erbärmlichen Zustand, die meisten Mieter ebenfalls. Offenbar passen Sie sich dem Niveau des Verwalters an. Noch so eine Unverschämtheit und ich kündige Ihnen und Frau Katz die Wohnung. Erklären Sie mir lieber, weshalb Sie in die Wohnung von Frau Katz eindringen möchten. Eindringen ist gut. Im unteren Stock tropft Wasser von der Decke. Vermutlich hat Frau Katz Wasser in die Badewanne gelassen und ist dann außer Haus gegangen. Ich bot ihm an, die Wohnungstüre zu öffnen, was er seufzend akzeptierte. Tatsächlich vernahm man in der Wohnung Geräusche, die an eine überlaufende Badewanne erinnerten. Im Bad war die Bescherung offensichtlich. So ein Mist. Bei so viel Wasser wird unten die ganze Decke in Mitleidenschaft gezogen. Offenbar ist dann noch jemand anders in Mitleidenschaft gezogen worden. Ah, das geht mich nichts an. Ich bin nur für die Reparaturen zuständig. Und bei dem Mann in der Wanne kommt jede Reparatur zu spät. Kennen Sie den Mann? Es scheint so, als habe ihn jemand erschossen. Ich habe die Schüsse gehört. Ich habe das der Polizei gemeldet. Ich muss sofort das Wasser abholen. Nichts da! Zuerst müssen die Spuren gesichert werden. Was für Spuren? Ich sehe hier nur Wasser. Und dieses Wasser dringt durch den Boden. Und wenn ich nichts unternehme, werden beide Wohnungen für längere Zeit unbewohnbar sein. Und das kann sich heutzutage niemand mehr leisten. Er nahm zwei Zahnputzgläser und begann damit, das Wasser vom Boden in die Wanne zu schütten. Ich sah mir den Toten in der Wanne etwas genauer an. Er war nackt und es sah aus, als hätte er gerade ein Vollbad genommen, als ihn jemand mit zwei Schüssen in die Brust tötete. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Besucher, erster Teil. Thank you. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Besucher. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Maloney erhält den Auftrag, in der Wohnung von Frau Katz nach einem Eindringling zu suchen, der in ihrer Abwesenheit offenbar die Wohnung wie sein eigenes Zuhause benutzt. Maloney zweifelt zwar an der Urteilsfähigkeit seiner neuen Klientin, macht sich aber dennoch auf den Weg. Im Treppenhaus trifft er auf die Polizei, angeblich wurden in dem Haus Schüsse gehört. Vor Frau Katz' Wohnung steht der Hausverwalter. Gemeinsam betreten sie die Wohnung. Im Badezimmer treffen sie auf eine mittlere Überschwemmung und auf einen Toten. Nachdem im Badezimmer die Spuren gesichert und das Wasser abgepumpt worden war, warteten alle auf die Mieterin der Wohnung, die immerhin auch meine Klientin war. Frau Katz ließ sich allerdings Zeit, und so verbrachte ich unangenehme Minuten in einem fremden Badezimmer mit einer fremden Leiche. Also, noch einmal der Reihe nach. Sie, Herr Packmann, haben gemeinsam mit diesem Herrn hier das Badezimmer dieser Wohnung betreten. So ist es. Oder besser, so war es. Aus der unteren Wohnung wurde ein Wasserschaden gemeldet. Deshalb wollte ich zum Rechten schauen. Da traf ich auf diesen Herrn hier, der behauptet, einen Schlüssel zu der Wohnung zu haben. Dieser Herr heißt Maloney und ich habe tatsächlich einen Schlüssel zu der Wohnung von Frau Katz. Das ist interessant, Maloney. Sind Sie mit Frau Katz befreundet? Oder schauen Sie nur ab und zu vorbei und geben den Pflanzen Wasser und kümmern sich um die Leichen, die in der Badewanne liegen? Frau Katz ist meine Klientin. Heißt das neuerdings so? Frau Katz hat mich beauftragt, in ihrer Wohnung einer unbekannten Person aufzulauern, die seit längerem während Frau Katzens Abwesenheit diese Wohnung zu benutzen scheint. Frau Katz hat einen Untermieter? Das ist nicht erlaubt. Kein Untermieter, ein Eindringling, ein illegaler Besucher. Üble Sache, Maloney. Weshalb aber sollte jemand ausgerechnet mehrmals in diese Wohnung eindringen? Wurde wenigstens etwas gestohlen? Offenbar nicht. Das macht doch alles keinen Sinn, Maloney. Und was ist mit dem Toten in der Badewanne? Badeneinbrecher seit Neuestem, bevor sie mit Hab und Gut verschwinden. Das ist allerdings rätselhaft, Maloney. Der Mann ist nackt. Die Kleider sind säuberlich auf einem Stuhl. Ein Badetuch liegt auch bereit. Es sieht aus, als habe sich der Mann in dieser Wohnung wie zu Hause gefühlt. Ist Ihnen, Herr Packmann, dieser Mann früher schon einmal aufgefallen? Wohnt er vielleicht in diesem Häuserblock? Vielleicht in einer Wohnung ohne Badewanne? Ich habe diesen Mann noch nie zuvor gesehen. Sehen Sie die Tätowierung auf dem Oberarm? Der Mann saß sicherlich schon im Gefängnis. Tätowierungen haben heute sogar die bravsten Hausfrauen und manchmal sogar an ganz und gar nicht braven Stellen. Sie müssen es ja wissen, Maloney. Apropos Hausfrau, wo steckt Frau Katz? Vielleicht könnten Sie uns ja mitteilen, wo Frau Katz tätowiert ist, Maloney. Sie würden sich gescheiter um die Leiche kümmern. Hatte der Mann keinen Ausweis bei sich? Seine Jacken und Hosentaschen wurden ganz offensichtlich durchwühlt. Wer hat eigentlich alles einen Schlüssel zu dieser Wohnung? Ich habe einen Generalschlüssel zu allen Wohnungen. Genau genommen sind es ein Dutzend Generalschlüssel. Für jedes Haus zwei. Die Schlösser der Wohnungen wurden in den vergangenen Jahren sukzessive erneuert. Diese Wohnung hat noch ein altes Schloss. Frau Katz hat mir ihren Zweitschlüssel gegeben. Jeder Mieter erhält drei Schlüssel. Das heißt, wenn Frau Katz einen Schlüssel auf sich trägt und sie einen Schlüssel diesem Privatdetektiv gegeben hat, muss irgendwo noch ein dritter Schlüssel vorhanden sein. Das haben Sie aber erstaunlich schnell ausgerechnet. Halten Sie sich mit Ginkgo-Biloba-Tabletten fest. Ja, jetzt im Mund, Maloney. Und Sie, Herr Backmann, schreiben haargenau auf, was Sie alles in dieser Wohnung berührt haben. Wir fanden eine große Anzahl Fingerabdrücke. Wenn wir Sie, Maloney, Frau Katz und den Toten ausschließen, bleibt vielleicht noch ein Abdruck des Täters übrig. Es sei denn, der Täter ist noch immer anwesend. Das muss ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich habe die Polizei angerufen, weil ich Schüsse gehört habe. Ich bin ein pflichtbewusster Hausverwalter. Ich werde nicht geliebt, aber ich werde respektiert. Das hat mir meine Mutter immer gesagt. Geliebt werden ist einfach. Man muss den Menschen nur etwas vorheucheln. Respekt aber, den muss man sich verdienen. Er wurde so sentimental, dass ich mich schon nach Taschentüchern umschaute. Doch schließlich siegte die Pflicht und er zog sich zurück, um die Liste seiner Fingerabdrücke zu erstellen. Wenig später erschien Frau Katz. Sie zeigte sich keineswegs schockiert über den Toten in ihrer Badewanne. Das haben Sie toll gemacht, Herr Maloney. Hat er keinen Widerstand geleistet? Ich habe diesen Mann nicht erschossen. Nicht? Hat er Selbstmord begangen? Ich glaube, Sie schulden uns ein paar Erklärungen, Frau Katz. Ich schulde niemandem etwas. Ich bezahle meine Rechnungen pünktlich und ich leiste mir nur Dinge, die ich mir leisten kann. Nicht wie diese jungen Dinger, die sich schon mit 20 verschulden und dann den erstbesten Mann heiraten müssen. Frau Katz hatte den Verdacht, dass seit einiger Zeit jemand ihre Wohnung benutzt, während sie Bingo spielt. Bingo, ist das das Spiel auf dem Pferd, bei dem sie Prinz Charles ständig das Genick bricht? Das ist Polo. Bingo heißt bei uns auch Lotto. Sie gehen also zum Kiosk und füllen einen Lottozettel aus und in der Zwischenzeit badet jemand heimlich in ihrer Wohnung. So kommen wir nicht weiter. Wo ist der dritte Schlüssel? Was für ein dritter Schlüssel? Der dritte Wohnungsschlüssel. Es sieht nämlich danach aus, als ob der Tote einen Schlüssel zu dieser Wohnung besaß. Ich weiß nicht, wo der dritte Schlüssel ist. Schon seit Monaten. Ich dachte zuerst, ich hätte ihn verlegt. Er lag aber immer in der gleichen Schublade, bis er eines Tages nicht mehr da lag. Und weshalb haben Sie das der Hausverwaltung nicht gemeldet? Dieser Hausverwalter ist mir einfach nicht sympathisch. Zudem wäre das Schloss sowieso in diesem Jahr ausgewechselt worden. Langsam verstehe ich. Sie gingen die ganze Zeit davon aus, dass jemand den dritten Schlüssel benutzte, um in Ihrer Abwesenheit hier zu wohnen. So ist das. Ich habe meine Rückkehr von den Bingo-Nachmittagen immer länger hinausgeschoben, weil ich Angst hatte davor, den Besuch eines Tages zu überraschen. Sie sehen ja, wie das enden kann. So wie es aussieht, war noch jemand in der Wohnung. Der Täter. Das ist alles Spekulation, Maloney. Wer wusste alles von Ihren Bingo-Nachmittagen? Alle, die mich dort regelmäßig antreffen. Und natürlich Frau Fetsch. Vorname, AHV-Nummer, Blutgruppe, Adresse und Konfession. Wie? Jolanda Fetsch? Sie wohnt im Häuserblock gegenüber. Im Winter geht sie manchmal für mich einkaufen. Und sie fährt mich zu den Bingo-Nachmittagen, wenn es schneit und eisig ist. Heute war sie allerdings verhindert. Deshalb nahm ich ein Taxi. Der Polizist notierte sich die Angaben von Frau Katz und schaute auf sein Handy, auf dem offenbar eine Kurznachricht eingetroffen war. Er lachte, murmelte etwas, das wie Feierabend klang und verschwand. Die Leiche wurde wenig später abtransportiert. Den habe ich mir jetzt verdient. Erstklassiger Portwein. Möchten Sie auch ein Glas? Danke, danke, aber davon kriege ich Hühneraugen. Tatsächlich? Vielleicht sollten Sie es mit anderen Schuhen versuchen. Englische Schuhe. Die sind teuer, aber es gibt nichts Besseres. Vielleicht sollten Sie heute besser in einem Hotel schlafen. Wieso? Jetzt, da der unheimliche Besucher tot ist, fühle ich mich wie befreit. Der dritte Schlüssel ist noch immer verschwunden. Möglicherweise ist er jetzt im Besitz des Mörders. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ein Hotelzimmer ist teuer. Kann ich vielleicht bei Ihnen übernachten? Ich bot ihr an, den Vorschuss, den sie mir bezahlt hatte, in ein Hotelzimmer zu investieren. Sie willigte ein und ich bestellte ihr ein Taxi. Danach sah ich mich ein wenig in ihrer Wohnung um, konnte aber nichts Auffälliges entdecken. Jolanda Fetsch wohnte im Haus gegenüber, ein Stockwerk höher als Frau Katz. Sie ließ mich eintreten, bot mir aber weder Portwein noch sonst etwas Nettes an. Ist Frau Katz etwas zugestoßen? Frau Katz ist putzmunter, aber ein fremder Mann lag erschossen in ihrer Badewanne. Das ist unglaublich. Wenn ich mir das vorstelle, kriege ich Gänsehaut. Sie konnten Frau Katz heute nicht an den Bingo-Nachmittag fahren? Das ist richtig. Mein Jüngster ist krank. Ich habe 3 Kinder und lebe getrennt von meinem Mann. So, ich muss jetzt kochen. Das trifft sich gut. Mein Magen knurrt und meine Füße schmerzen. Unten ist eine Pizzeria und 2 Straßen weiter ein McDonald's. Meine Kinder mögen es nicht, wenn hier wieder ein neuer Onkel auftaucht. Sie begleitete mich zur Tür. Ich fuhr zurück in mein Büro und traf auf Frau Katz, die mir glaubhaft versicherte, dass sie in Hotelzimmern Panikattacken kriegte. Ich bot ihr an, sich unter meinen Schreibtisch zu legen, während ich mir für die Nacht ein Hotelzimmer buchte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Besucher, 2. Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Besucher. Letzter Teil. Was bisher geschah. Frau Katz befürchtet, dass ein Unbekannter während ihrer Abwesenheit in ihre Wohnung eindringt und es sich dort gemütlich macht. Maloney soll herausfinden, ob dem tatsächlich so ist. Als Maloney vor der Wohnung eintrifft, steht dort der Hausverwalter, der angibt, Schüsse gehört zu haben. Tatsächlich liegt in der Badewanne von Frau Katz ein Mann, der erschossen worden ist. Sie kennt den Mann nicht, gibt aber zu, dass sie seit längerem einen Wohnungsschlüssel vermisst. Ich verbrachte eine unruhige Nacht in einem Hotelzimmer mit einer Luft, die so trocken war wie meine Kehle, nachdem ich all die kleinen Fläschchen in der Minibar unschädlich gemacht hatte. Als ich in meinem Büro auftauchte, war meine Klientin putzmunter und es roch seltsam. Es war wirklich an der Zeit, hier wieder einmal zu putzen. Ich bin sicher, dass sich ein paar Archäologen den Kopf darüber zerbrochen hätten, aus welchem Jahrhundert gewisse Staubreste in diesem Büro stammten. Nun übertreiben Sie mal nicht. Vor etwa 8 Jahren putzte hier eine richtige Putzfrau und erst noch gratis. Gratis bin ich auch. Das heißt, ich werde meine Dienste von Ihrem Honorar abziehen. Apropos Honorar, Ihren Vorschuss habe ich in einem lausigen Hotelzimmer verschlafen. Jetzt wäre Bares angebracht. Suchen Sie nach dem Mörder des Mannes, der in meiner Badewanne lag? Ich habe derzeit nicht viel Besseres zu tun. Gut, Sie sind engagiert. Und Sie sind meine wichtigste Informantin. Bin ich das? Der dritte Wohnungsschlüssel. Er führt uns zum Täter. Garantiert. Ich kann mich einfach nicht daran erinnern, wann ich ihn zuletzt in der Schublade gesehen habe. Wer außer Frau Fetsch war in den vergangenen Monaten in Ihrer Wohnung? Eigentlich niemand. Nicht, dass Sie jetzt glauben, ich sei eine einsame alte Schachtel. Ich mag es nur nicht, wenn es in meiner Wohnung nach fremden Menschen riecht. Deshalb treffe ich mich lieber in der Stadt mit anderen Leuten. Die Auskunft war zwar nicht einleuchtend, aber zumindest erhellend. Wenn niemand außer der Nachbarin Zugang zu der Wohnung hatte, kam auch niemand anders als Dieb des dritten Schlüssels in Frage. Ich besuchte Frau Fetsch und traf auf eine zutiefst verunsicherte Frau. Ich muss hier weg. Schlechtes Gewissen oder Angst? Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Da bin ich mir nicht so sicher. Sie haben sich erkundigt? Sie sind die einzige Person, die problemlos in den Besitz des dritten Schlüssels kommen konnte. Bin ich das? Lassen wir das Versteckspiel. Ich glaube nicht, dass Sie den Mann in der Badewanne getötet haben, aber ich glaube, dass Sie den Mann kennen. Und wie kommen Sie darauf? Falls es Ihnen leichter fällt, in Anwesenheit eines unfähigen Polizisten zu reden, kann ich das gerne arrangieren. Sie hat mir den Schlüssel gegeben. Frau Katz. Es ist Monate her. Sie hat mich auch nie mehr danach gefragt. Sie gab ihn mir damals, weil sie krank war und befürchtete, dass sie hilflos im Bett liegen könnte. Ich schaute 3-mal täglich bei ihr vorbei. Und als sie wieder gesund war, vergaßen sie ihr den Schlüssel zurückzugeben. Ja, und vor 3 Wochen erhielt ich diesen Anruf. Vom Mann aus der Badewanne. Marcello und ich waren einmal ein Paar. Und aus purer Sentimentalität gaben sie ihm den Schlüssel zu Frau Katzens Wohnung. Er sagte, er werde von der Polizei gesucht. Nachts hätte er eine Unterkunft, aber tagsüber könne er sich nirgendwo verstecken. Zuerst bat er mich, dass er zu mir kommen könnte, aber das ging natürlich nicht, wegen der Kinder. Zudem wollte ich nicht, dass es zwischen uns wieder funkte. Die Sache war für mich erledigt. Sagt er Ihnen, weshalb er von der Polizei gesucht wurde? Nein, ehrlich gesagt wollte ich das auch nicht so genau wissen. War er allein oder hat er Komplizen? Vor ein paar Tagen habe ich ihn zusammen mit einem jungen Mann gesehen. Ich glaube, er wohnt auch hier in der Siedlung. Ich habe nichts mit seinem Tod zu tun. Es fiel mir zwar schwer, aber ich glaubte ihr. Sie beschrieb mir den jungen Mann und ich glaubte in der Beschreibung, jenen Mann wiederzuerkennen, der sich erfolgreich gegen eine psychologische Befragung der Polizei gewehrt hatte. Im Polizeipräsidium sah man das natürlich völlig anders. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Der Tote hieß Marcello Brauchli und war mehrfach vorbestraft. Körperverletzung, Raub und mehrere Banküberfälle. Das klingt hochinteressant. Ein Bankräuber, der sich mit seiner Beute versteckte, ist ein lukratives Mordopfer. Wir haben eine andere Theorie, Maloney. Dieser Brauchli war ein Verbrecher, der nicht mehr wollte. Burnout-Syndrom. Ah. Kann man überall nachlesen. Er wollte aussteigen. Er wünschte sich ein ganz normales, ein spießiges Leben, so wie sich das alle Verbrecher heimlich wünschen. Er traf Frau Katz, diese verliebte sich in ihn, er nistete sich bei ihr ein und nutzte sie aus. Sie wollte ihn loswerden, brauchte aber ein Alibi, also engagierte sie den schlechtesten Privatdetektiv der Stadt. Sie erschoss Brauchli und erzählte ihnen eine hanebüchene Geschichte. So hanebüchen wie ihre Geschichten kann diese unmöglich gewesen sein. Frau Katz wurde zweimal wegen Ladendiebstahls angezeigt. Wussten Sie das, Maloney? Ladendiebe werden fast nie zu Mördern. Das ist statistisch erwiesen. Statistisch kann man alles beweisen. Da bin ich aber gespannt. Beweisen Sie mir bitte statistisch, dass Ihre polizeilichen Ermittlungen etwas taugen. Wir sind nur knapp unter dem Schnitt, Maloney. Werden in anderen Städten überhaupt keine Morde aufgeklärt? Wir klären jeden Mord auf. Früher oder später. Diesen Mord haben wir früher aufgeklärt. Frau Katz war es. Wieder eine Klientin, die sie nicht bezahlen wird, Maloney. Sozusagen alles für die Katz. Und was ist mit Luda? Sie meinen die Nachbarin. Ich meine Benny Luda. Der Name sagt mir nichts. Ist das auch ein Klient von Ihnen? Er ist der Mörder. Er wohnt ganz in der Nähe von Frau Katz. Gemeinsam werden wir ihn jetzt überführen. Werden wir das? Ich weiß nicht, Maloney. Frau Katz ist mir als Täterin irgendwie sympathischer. Er kam dennoch mit. Benny Luda öffnete zuerst nicht, auch nicht, als der Polizist seine Dienstwaffe zückte und damit ein Loch in die Tür schoss. Die Nachbarn waren begeistert, doch Benny Luda rührte sich nicht. Erst als ich ihn darauf aufmerksam machte, dass die Polizei auch noch Flammenwerfer, Flugabwehrraketen und Wasserstoffbomben einsetzen würde, gab er auf und ließ uns eintreten. Er zeigte auf eine Tasche und auf ein Bündel von Banknoten. Ich schaffe es einfach nicht. Was schaffen Sie nicht? Ich kann das Geld nicht zählen. Vermutlich, weil es so viel ist. Überlassen Sie das mir, Maloney. Im Namen des Herrn, Sie sind verhaftet. Alles, was Sie jetzt sagen, kann mit Ihnen verwertet werden. Sie haben das Recht, einen Anwalt zu ermorden. Sollten Sie von diesem Recht keinen Gebrauch machen, werden Sie zu einer Freiheitsstrafe nicht unter 10 Rubel verdonnert. Hä? Also das mit den 10 Rubeln habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich glaube, er hat ein paar Seiten aus dem Dienstreglement mit einem Schwedenrätsel vertauscht. Halt den Mund, Maloney. Ich habe das Geld unzählige Male gezählt, aber ich komme immer auf eine andere Summe. Das ist nervtötend. Ich will doch wissen, wie viel Geld ich besitze. Sie besitzen gar nichts. Sie haben Marcello Brauchli ermordet und ihm die Tasche mit dem Geld gestohlen. Es war so leicht. Ich dachte, niemand kann mir etwas anhaben. Niemand hat mich gesehen. Marcello sprach mich an. Ich sollte ihm einen Gefallen tun. Er war oben in der Wohnung von Frau Katz. Ich sollte ihm 3 Handys und 5 verschiedene Telefonkarten besorgen. Er griff einfach in die Tasche und gab mir Geld. Ich meine, das hat mich beeindruckt. Und woher hatten Sie die Pistole, junger Mann? Da, wo man gestohlene Handys kriegt, kriegt man auch Waffen. Wenn Sie die Adresse des Händlers verraten, werde ich mich dafür einsetzen, dass Ihre Strafe um 3 Stunden reduziert wird. Das ist kein Deal. Ich kriege doch mindestens 10 Jahre. Mindestens. Einbruch, Mord, Diebstahl in dieser Reihenfolge. Seine Unfähigkeit, das Geld zu zählen, sollte sich aber strafmildernd auswirken. Genau. Ich mache zudem geltend, dass ich als Kind von einer Leiter gefallen bin. Das kann jeder behaupten. Im Übrigen bezweifle ich, dass sich Ihr Geisteszustand dadurch verschlechtert hat. Aber wenn einer intelligent ist, sagt man, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin aber auf den Kopf gefallen. Deshalb bin ich nicht intelligent. Sie konnten der Versuchung nicht widerstehen. Sie töteten Marcello Brauchli, nahmen das Geld, schlossen die Tür ab, gingen nach unten in ihre Wohnung und begannen zu zählen. Immer wieder. Aber es geht nie auf. Es ist zum Verrücktwerden. Im Gefängnis können Sie üben. Da gibt es zwar kein Geld zu zählen, aber Haare in der Suppe. Ich werde eigens dafür ein paar spenden. Er lachte und fuhr mit den Fingern durch sein schütteres Haar. Benny Luda wurde ganz weiß im Gesicht. Ich fuhr zurück in mein Büro und traf auf eine angeheiterte Klientin. Sie hatte meinen Whisky-Vorrat restlos in sich hineingeschüttet. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Besucher, 3. und letzter Teil.